Können Sie uns etwas von Ihren Reiseerlebnissen erzählen? Ich habe viel erlebt. Aber das Komischste ist mir vor 3 Jahren passiert. Ich fuhr meine Mutter besuchen. Der Zug hatte Verspätung. Ich kam erst spät in der Nacht an. Die Straßenbahn fuhr nicht. Ich musste zu Fuß laufen. Die Straße war leer. Plötzlich hörte ich Schritte. Ich sah mich um. Ein Mann ging mir nach. Ich ging schneller. Der Mann tat dasselbe. Da blieb ich stehen und rief ihm zu: Suchen Sie etwas Bestimmtes? Da kam er auf mich zu und sagte: Ich wollte Sie nicht belästigen. Ich will zu den Bergers. Am Bahnhof sagte man mir: Gehen Sie dieser Frau nach. Die Bergers wohnen im Hause nebenan. Dann tragen Sie wenigstens meinen Koffer, sagte ich. Sie haben wohl einen Schreck gekriegt. Offen gestanden ja. Aber Ende gut, alles gut.